Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ist erklärtes Ziel der neuen Großen Koalition, aber es ist ein altes Problem. Schon unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg war bezahlbares Wohnen ein Anliegen von Politik und der Gewerkschaften. Der Deutsche Gewerkschaftsbund gründete dazu eigens den Baukonzern Neue Heimat. Mit dessen stetigem Einfluss wuchsen dann jedoch auch die Betrügereien. Die folgende Pleite der Neuen Heimat war ein Schock für Deutschland. Darüber berichtete heute vor 36 Jahren das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Am 8. Februar 1982 deckte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel einen der größten Wirtschaftsskandale Deutschlands auf. Das Magazin titelte Neue Heimat – Die dunklen Geschäfte von Fitor und Genossen. Albert Fitor war seit 1963 Vorstandsvorsitzender der Neuen Heimat, dem damals größten Wohnungs- und Baukonzern der Bundesrepublik. Die Neue Heimat war in den 1920er Jahren von den Gewerkschaften gegründet worden, um bezahlbare Wohnungen für Arbeiter anbieten zu können. Und nun das. Fitor und Genossen sollten die Neue Heimat um mehr als 100 Millionen Mark betrogen haben. Es ging nicht nur um Bargeld, das mit Hilfe dubioser Mieterhöhungen abgezweigt wurde, sondern auch um Wohnungen. Fitor besaß, wie er selbst stolz anmerkte, Anfang der 1980er Jahre 270 und eine halbe Mietwohnung, die er mit Hilfe von Strohmännern und auch mit Hilfe von Tochtergesellschaften der Neuen Heimat gebaut haben sollte. Aufsichtsratsvorsitzender war der damalige DGB-Chef Heinz-Oskar Vetter. Er bestritt, von den Machenschaften des Konzernvorstandes gewusst zu haben, schickt aber zum Dementi einen Kollegen vor, den Neue Heimat-Aufsichtsrat Erich Frister. Ich kann nur noch mal erklären, dass der Aufsichtsratsvorsitzende, sprich der DGB-Vorsitzende Vetter, von den Dingen nichts gewusst hat. Der Gewerkschaftsbund reagierte sofort. Neuer Heimatchef Albert Fitor und seine Vorstandskollegen wurden fristlos entlassen. Der Vorstandsboss und gelernte Kaufmann nannte sich selbst einen Mann aus kleinen Verhältnissen und wurde von seinen Mitarbeitern respektvoll King Albert genannt. Er klagte vergeblich gegen seine Entlassung. Und die deutsche Öffentlichkeit staunte nicht schlecht, dass die Gewerkschaften einen ganzen Unternehmenskonzern besaßen, wo sie sonst doch mit den Bossen im Tarifclinch lagen. Die Gewerkschaftsbasis war empört. Die können doch nicht mit unserem Geld rummaßen, die Gewerkschaft. Dann brauche ich ja keine Beiträge bezahlen. Den DGB-Vorsitzenden kostete der Skandal das Amt. Heinz-Oskar Vetter trat 1982 nicht mehr zur Wiederwahl an. Ich baue ein Schloss, so wie im Märchen. Da wohne ich mit dir, dann ganz allein. Im Jahr des Skandals hatte die Neue Heimat mehr als eine halbe Million Wohnungen gebaut, besaß Grundstücke, ein Tankstellennetz und der Konzern machte mehr als 6 Milliarden Mark Umsatz. Und er brüstete sich mit dem Werbespruch: Bei uns können Sie nicht nur Wohnungen kaufen, sondern eine ganze Stadt bestellen. Durch den Skandal wurde aber auch deutlich, die Neue Heimat steckte längst in tiefroten Zahlen. Ein Gutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Treuarbeit listete 1983 Verbindlichkeiten in dreistelliger Millionenhöhe auf. Der Schuldenberg steigerte sich schließlich bis 1986 auf mehr als 16 Milliarden Mark. Aufgeflogen war der ganze Skandal durch, heute würde man sagen, einen Whistleblower. John Siegfried Mehnert war Direktor für Öffentlichkeitsarbeit im Neue Heimatkonzern. Kurz vor seiner Entlassung kopierte er interne Vorstandsakten, die bewiesen, dass sich die Bosse bereichert hatten. Auch bei den Mietern der Neuen Heimat. Die abgezweigten Gelder flossen auf Geheimkonten. Der Skandal und die Schulden zwangen den DGB, die Neue Heimat möglichst rasch abzustoßen. Er verkaufte das Unternehmen zunächst an den Berliner Bäckereiunternehmer Schießer, und zwar, auch das war damals neu, zum symbolischen Preis von einer D-Mark. Das Sanierungskonzept des Bäckers wurde von den Banken allerdings als unseriös sowie fragwürdig bewertet und verworfen. Die Neue Heimat wurde abgewickelt und die Wohnungsbestände gingen häppchenweise an mehrere Bundesländer sowie an zwei Privatunternehmen. Im Zuge der Neuen Heimataffäre geriet dann auch noch die gewerkschaftseigene Bank für Gemeinwirtschaft ins Trudeln, die ebenfalls privatisiert wurde. Das Konzept der Gemeinwirtschaft war beim DGB erledigt.